Unser Wohnzimmer befand sich im obersten Stockwerk unseres riesigen Hauses und nahm dort beinahe die gesamte Fläche ein. Ausgelegt war es mit einem rauen Teppich, der früher mal beige war, aber auf dem so oft etwas verschüttet worden war, dass sich die eigentliche Farbe nicht mehr genau bestimmen ließ. Wir hatten eine Ledergarnitur, bei der man die Sitzkissen abnehmen konnte, um dann auf den Lehnen sitzend Pferd zu spielen. Auf der anderen Seite des Wohnzimmers stand ein Flügel, ein Klavier aus hellem braunen Holz. Es passte gut zu uns, weil, obwohl es eben ein verdammter Flügel war, das Ding bestimmt unglaublich teuer gewesen ist, es doch einen irgendwie schäbigen Eindruck machte. Einmal die Woche kam der Klavierlehrer, der es irgendwann aufgab, uns Klavierspielen beibringen zu wollen, weil wir sowieso nie übten und er es auch einfach nicht mehr hören konnte, wie wir uns immer noch bei der linken Hand bei »Für Elise« abmühten. Lieber brachte er uns ein selbstgebautes Schachspiel mit, das aus zwei Glasplatten bestand, zwischen die er die verschiedenen Felder in farbigen Quadraten eingelegt hatte. Ich weiß nicht, wie er annehmen konnte, dass dieses Schachspiel, nachdem er gegangen war, auch nur einen Tag noch so aussehen würde. Selbstverständlich lagen die Papierquadrate und die Glasplatten bei seinem nächsten Besuch kreuz und quer im Wohnzimmer verteilt. Also erstmal einsammeln und das Spielfeld wieder aufbauen. 7 Jahre lang kam der Klavierlehrer. Und ich weiß jetzt, wie man Schach spielt, kann es aber nicht. In unserem Wohnzimmer stand auch der Fernseher. In den 80er Jahren gab es nur ein paar Dinge, die wir unbedingt anschauen mussten. Ich bin verblüfft, wenn ich es mir so überlege, wie zuverlässig wir die Zeiten von unseren Lieblingsserien wussten. Colt Sievers lief immer um 17.30 Uhr im ZDF mit Werbeunterbrechung, die gerne gesehen wurden, weil ja zwischendrin die lustigen Mainzelmännchen herumsprangen. Dann gab es noch Spaß am Dienstag. Das war eigentlich leicht zu merken, weil die Sendezeit ja quasi im Titel verankert war. Sonntag eigentlich auch die Sendung mit der Maus, aber wir haben es meistens erst zum Löwenzahn geschafft, was eine Stunde später dran war und wo der Peter Lustig dann immer gesagt hat, wir sollen jetzt abschalten. Machten wir auch, weil kam dann ja auch nichts. Fernsehgarten oder langweilige Reisedokumentationen. Ich erzähle meinen Kindern immer, was das für eine Sache war mit dem Fernsehen und dass es genau den einen Möglichkeitsraum gab, zur richtigen Zeit am Gerät zu sitzen oder die Chance war vorbei. Die Sendungen bauten aus diesem Grund auch nicht wirklich aufeinander auf. Es gab also selten, außer vielleicht bei der Schwarzwaldklinik, einen Cliffhanger. Aber dann kam das Satellitenfernsehen und das veränderte einfach alles. So viele Sender, so viel Auswahl. Wir bekamen erst spät einen Anschluss und da gab es dann RTL und Tele5 und MTV, wo wirklich noch Musik lief. Die Fernbedienung war nach ein paar Wochen schon kaputt oder einfach weg. Vielleicht hat unsere Mutter auch versucht, unserem Konsum durch Verstecken etwas Einhalt zu gebieten. Man konnte also nur noch direkt am Receiver umschalten. Meine Geschwister und ich lagen abwechselnd auf dem alten, rauen, dreckigen Teppich und haben mit dem großen C umgeschaltet. 26 Programme in die eine Richtung und dann, wenn dann nichts mehr kam, alles rückwärts. Bis man auf etwas stieß, was man anschauen konnte. Wir hatten so gut wie nie eine Fernsehzeitung. Manchmal zu Weihnachten, um zu gucken, wann 3 Haselnüsse für Aschenbrödel lief. Es herrschte nur noch Willkür vor diesem Gerät. Die festen Zeiten, die man vor dem Fernseher verbrachte, komplett aufgelöst. Auf dem Flügel sammelte sich der Staub. Der Klavierlehrer kam eines Nachmittags nochmal, um uns zu besuchen. Wir lagen auf dem Teppich und im Fernsehen lief gerade Danger Mouse. Traurig stand er in der Tür. Dann streichelte er sanft mit seinem Finger ein Muster in den Staub auf dem Flügel und verließ grußlos den Raum.